Shakespeares Schatten von Friedrich von Schiller. Endlich erblickt ich auch die hohe Kraft des Herakles, seinen Schatten. Er selbst, leider, war nicht mehr zu sehn. Ringsum schrie, wie Vögelgeschrei, das Geschrei der Tragöden und das Hundegebell der Dramaturgen um ihn. Schauerlich stand das Ungetüm da, gespannt war der Bogen, und der Pfeil auf der Senn traf noch beständig das Herz. Welche noch kühnere Tat, Unglücklicher, wagest du jetzo, zu den Verstorbenen selbst niederzusteigen ins Grab? Wegen Tiresias mußt ich herab, den Seher zu fragen, wo ich den alten Koton fände, der nicht mehr zu sehn. Glauben Sie nicht der Natur und den alten Griechen, so holst du eine Dramaturgie ihnen vergeblich herauf. O die Natur, die zeigt auf unsern Bühnen sich wieder, splitternackend, daß man jegliche Rippe ihr zählt. Wie? So ist wirklich bei euch der alte Koturnus zu sehen, den zu holen ich selbst stieg in des Tartarus Nacht? Nichts mehr von diesem tragischen Spuk. Kaum einmal im Jahre geht dein geharnischter Geist über die Bretter hinweg. Auch gut. Philosophie hat eure Gefühle geläutert, und vor dem heitern Humor flieht der schwarze Affekt. Ja, ein derber und trockener Spaß, nichts geht uns darüber, aber der Jammer auch, wenn er nur nass ist, gefällt. Also sieht man bei euch den leichten Tanz der Thalia neben dem ernsten Gang, welchen Melpomene geht? Keines von beiden. Uns kann nur das christlich-moralische rühren und was recht populär, häuslich und bürgerlich ist. Was? Es dürfte kein Cäsar auf euren Bühnen sich zeigen, kein Achill, kein Orest, keine Andromache mehr? Nichts. Man sieht bei uns nur Pfarrer, Kommerzienräte, Fähndriche, Sekretärs oder Husarenmajors. Aber ich bitte dich, Freund, was kann denn dieser Misere Großes begegnen, was kann Großes denn durch sie geschehen? Was? Sie machen Kabale, sie leihen auf Fender, sie stecken silberne Löffel ein, wagen den Pranger und mehr. Woher nehmt ihr denn aber das große, gigantische Schicksal, welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt? Das sind Grillen, uns selbst und unsere guten Bekannten, unsern Jammer und Not suchen und finden wir hier. Aber das habt ihr ja alles bequemer und besser zu Hause. Warum entflieht ihr euch, wenn ihr euch selber nur sucht? Nimm's nicht übel, mein Heros, das ist ein verschiedener Kasus. Das Geschick, das ist blind, und der Poet ist gerecht. Also eure Natur, die erbärmliche, trifft man auf euren Bühnen? Die große nur nicht, nicht die unendliche an? Der Poet ist der Wirt und der letzte Actus die Zeche. Wenn sich das Laster erbricht, setzt sich die Tugend zu Tisch.